Der Wassermann von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 1. Husserstratter. Herr S. saß zur damaligen Zeit bei einem kühlen Gläschen grünen Veltliners inmitten des alten Vierkanthofs. Es war Mitte August und die Sonnenstrahlen prallten in ihrer vollen Stärke herab. Der aufgespannte Sonnenschirm und ein steter Luftzug vermochten Herrn S. über die tatsächliche Hitze aber nicht zu trügen. Wäre nicht die indirekte Bestrahlung durch die aufgeheizten, brüchigen Betonplatten gewesen, hätte man diesen Sommertag als durchwegs angenehm betrachten mögen. Herr S. war gerade vertieft in Dostojewskis Schuld und Sühne, dessen Meisterwerk er sich bereits seit Monaten vorgenommen hatte zu lesen. Dabei tendierte er dazu, wenn er sich denn alleine wusste, laut zu lesen, da es ihm auf diese Art einfach besser gefiel. Manch einer mochte diese Eigenheit an ihm womöglich ziemlich verquarkst finden. Er aber meinte, die Zeilen auf diese Weise noch intensiver wahrzunehmen. Er fühlte sie geradezu, die Tiefe der Dostojewskischen Charaktere, und vermochte sich auch viel eher in diese hineinzuversetzen, das geschriebene Wort noch direkter zu erleben. Jemand hat Tscheremimow, er verlegt alles Mögliche, mehr als zwei Bogen deutscher Text, meiner Meinung nach aus der Feder des Dummkopfs und Scharlatans. Es geht um die Frage, kurz gesagt, ob die Frau ein Mensch ist oder nicht. Und selbstverständlich wird mit allem Pomp bewiesen, dass sie ein Mensch ist. Tscheremimow bringt das als Beitrag zur Frauenfrage. Möchtest du den zweiten Bogen von Ist die Frau ein Mensch übersetzen? 3 Rubel. Da ich mir den Vorschuss. In dem Moment wurde Herr S. je unterbrochen. Ein Wagen fuhr vor, und unmittelbar nachdem eine Wagentüre sorgsam ins Schloss gefallen war, erschien unter dem Torbogen des Vierkanters die Gestalt seines alten Herrn. Er hatte sich heute nicht angekündigt, dachte Herr S. überrascht, während er noch ein paar Zeilen des Buches lesend, so tat, als täte er ihn gar nicht bemerken. Als sein Vater dann an den Tisch herangetreten war und in seiner wohlwollenden Art lächelnd vor ihm stand, legte Herr S. schließlich die Lektüre behutsam zur Seite, das Lächeln seinerseits mit gespielt freudiger Überraschung entgegnend. »Na hallo, was treibt dich denn in die Gegend, Vater?« Herr S. erhob sich nicht, deutete seinem Vater jedoch, sich zu setzen. »Hallo, ich war gerade auf der Durchreise, da ich ja heute bei einer Tante zum Kaffee geladen bin, und da dachte ich mir, ich dachte, dass ich die Gelegenheit einfach ergreife, gleich einmal bei meinem lieben Sohnemann vorbeizusehen.« »Die Überraschung ist dir gelungen. Schön, dich zu sehen, Vater. Darf ich dir denn etwas zu trinken offerieren?« Nein, ist schon gut. Ich hatte nur das Bedürfnis, dich zu sprechen und über diese Gelegenheit von meiner neuesten Errungenschaft zu erzählen.« Herr S. entgegnete daraufhin nichts, zog jedoch interessiert die Augenbrauen etwas in die Höhe und warf seinem Vater einen gespielt neugierigen Blick zu. »Vor ein paar Tagen«, setzte sein Vater an, während er sich gemütlich in den Gartenstuhl zurücklehnte, »stattete mir ein gewisser Herr Husserstratter einen Besuch. Oh, du wirst ihn wahrscheinlich nicht kennen, doch dieser Mann gilt schlechthin als Koryphäe in seinem Fach. Er hat sich nämlich, musst du wissen, auf die fachmännische Installation von Wasserfilteranlagen, wie auch Wasserspendern, spezialisiert und mir dabei erschreckende Fakten betreffend des desolaten Zustandes unseres Leitungswassernetzes zukommen lassen. Anschließend hat er mir auch alle möglichen Bestandteile des Leitungswassers aufgezählt. Zu guter Letzt durfte ich auch noch einer Teeverkostung beiwohnen. Dabei musste ich mit Überraschung feststellen, dass mir der Tee von seinem gefilterten Wasser zu meinem Erstaunen tatsächlich besser schmeckte als gewohnt. Kurzum, Sohnemann, hat er mich gebeten, ein paar Personen diese Informationen zuzuspielen. Lass dir doch bitte auch einen Termin bei Herrn Husserstatter geben und dein Leitungswasser untersuchen. Indessen... Der Vater stockte kurz in seinen Ausführungen, hielt einen Augenblick inne und lehnte sich nun zu seinem Sohne vor, um mit ernsterem Blicke fortzufahren. indessen deiner Mutter und mir, wie du weißt, dein gesundheitliches Wohl sehr am Herzen liegt. Sein Vater schien merklich überzeugt von dieser seiner neuen Bekanntschaft. Dabei müsste ihm doch klar sein, dachte Herr S., dass dieser Hussestatter, dem sein alter Herr gewillt ist, in dieser Sache ein so scheinbar grenzenloses Vertrauen entgegenzubringen, ein Mann vom Vertrieb ist, ein Händler, ein Verkäufer, ein Vertreter und Hausierer, ein... Als Herr S. jedoch in diesem Moment in die grün-gräulichen, besorgten Äuglein seines alten Herrn blickte, vermochte er, seine Bitte einfach nicht auszuschlagen. Er versprach seinem Rat, Folge zu leisten und sich zu ihm frühestmöglich anbietenden Zeitpunkte einer ordentlichen Wasseruntersuchung unterziehen zu lassen. Daraufhin hellte sich die Miene des alten Vaters schlagartig auf und sein Lächeln kehrte zurück. Er verabschiedete sich von seinem Sohn und ging zufrieden seiner Wege. Herr S. aber starrte gedankenverloren noch eine ganze Weile gen Himmel. In der Ferne zogen bereits dunkle Wolken herauf. Ein paar Tage darauf erhielt Herr S. auch bereits den erwarteten Anruf von besagtem Herrn Husserstratter. Dieser stellte sich kurz als Mitarbeiter der Firma Aquamarilla vor und nach Abgleichen der Terminkalender entschied man sich dann für den Montag in 2 Wochen. Herr S. erfuhr, dass es unumgänglich sei, für das gesamte Prozedere etwas mehr Zeit einzuplanen, da es doch ein paar Stunden in Anspruch nehmen täte. Er erwartete nicht besonders viel von dem Gespräch mit dem Herrn und so bereitete er sich auch nicht besonders intensiv auf die Unterredung mit demselben vor. Dies sollte jedoch sich als grob fahrlässiger Fehler herausstellen, indessen ja jemand, der nichts weiß, glauben muss, was man ihm erzählt. Nein, glauben muss er natürlich nicht, obgleich sich ein Dialog doch ungleich interessanter gestalte, wenn 2 Wissende diesen führen. Jedenfalls ist das gewöhnlich der Fall, sofern diese beiden Personen davon absehen, vieles einfach als gegeben zu betrachten. Wenn nämlich davon auszugehen ist, der Gegenüber verfüge bereits über denselben Wissensstand wie einer selbst und gerade deshalb auf eine nähere Erläuterung der Gesprächsmaterie verzichtet wird, würde die Unterredung schon bald enden. Weshalb sollte eine Unterredung denn überhaupt weitergeführt werden, wenn kein neues Wissen oder ein anderweitiger Vorteil für wenigstens eine der beiden Parteien in Aussicht wäre? Von Smalltalk, jener Schmier des täglichen Lebens, sei hierbei einmal abgesehen. Es läutete. Herr S. hatte zwar gut zu Mittag gegessen, aber das war bereits wieder 4 Stunden her, so dass sich eine leichte Unruhe bei ihm einzustellen begonnen hatte. Nicht die allerbeste Voraussetzung für einen mehrstündigen Dialog, aber das war jetzt einmal so, und daran vermochte er nun auch nichts mehr zu ändern. Als er die alte, schlecht dichtende Wohnungstür öffnete, begegnete ihm ein durchtrainierter Herr, den er auf Anfang 40 schätzte. Er hatte kurzgeschorene Haare und einen sauber frisierten Seitenscheitel. Er trug des Weiteren ein Jeans und ein sauber gebügeltes weißes Hemd, das sein Oberkörper ins rechte Licht zu rücken verstand und allgemein seiner Gestalt äußerst schmeichelte. Die ganze Aufmache erweckte bei Herrn S. den Eindruck eines Menschen, der mit beiden Beinen felsenfest in der Wirklichkeit zu stehen verstand und genau wusste, was er wollte. In der Hand trug er eine schwere, gut 40 cm breite Aktentasche, die jedoch genauso gut als Werkzeugkoffer durchgehen hätte mögen. »Ah, Husserstratter, nehme ich an. Sind Sie allein?« fragte Herr S. misstrauisch. Obgleich ich zeitweise durchwegs gerne einen Gehilfen hätte, der mir diesen schweren Koffer hier abnehmen täte, bin ich, wie Sie sehen, in der Tat alleine. Der Vertreter verfügte über eine klare, saubere Stimme, ein gehobenes Haupt und vermochte dabei stets wohlwollend, aber nicht zugezwungen zu lächeln. Jenes Lächeln war durchwegs ehrlich und freundlich, ohne dabei aber ins Kriecherische abzudriften. kommen Sie herein. Der Boden ist etwas kühl und trotzdem ein Kater dieser kühlen Fliesen sehr gerne mag, bevorzugen Sie unter Umständen doch lieber ein paar Filzpatschen zu tragen. Hier, bitte sehr. Dabei zeigte Herr S. auf die aufgehängte Tasche mit Hausschuhen und Hutzelstratter nahm sich das am wenigsten, das am ungetragen aussehendste Paar heraus und schlüpfte geschickt hinein. Wir können uns, wenn Sie möchten, das Wohnzimmer zurückziehen. Dort gibt es einen ordentlichen Tisch und wir haben es auch etwas gemütlicher. Sagen Sie, kann ich Sie unter Umständen für einen heißen Kaffee begeistern? Er ist ganz frisch. Ansonsten hätte ich auch noch Tee oder darf es gar ein kühles Bierchen sein? Oh, das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich möchte Ihnen wirklich keinen Umstände bereiten und trinke das, was Sie trinken. Also einen Genmeischer. Sehr schön. Er wird Ihnen bestimmt schmecken, meinte Herr S. erfreut lächelnd. Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Schalkmann.